Achtes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Der Lärm und das Geschrei der Badenden hatten den Probst, der an seinem Fenster kaum ein wenig eingeschlummert war, aufgeweckt. Der Alte erschrickt, springt auf, sieht sich auf den Fluss hinaus, kann aber ganz und gar nicht begreifen, was eigentlich geschehen. In diesem Augenblicke hält vor seinem Haus ein eleganter, von einem grauen Vollblutpferde gezogener Jagdwagen. Darin sitzt eine schwarz gekleidete junge Dame. Sie kutschiert selbst. Neben ihr ein kleiner Groom. Die Dame ist die junge verwitwete Gutsbesitzerin Alexandra Ivanova Serbolova, seine ehemalige Lieblingsschülerin. Alexandra Ivanova, seien Sie mir herzlichst willkommen, erwidert der Probst ihren Gruß. Meine Frau steht gleich auf und dann sind Sie so freundlich, eine Tasse Tee mit uns zu nehmen. Die Dame dankt. Sie sagt, sie sei in die Stadt gekommen, um eine Totenmesse für ihren verstorbenen Gatten lesen zu lassen und bittet da Barroso doch recht bald in die Kirche zu kommen. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Vielen Dank. Ich will jetzt nur noch für einen Augenblick zur alten Präpotenzkaja, sonst ist sie gekränkt. Sie nickt dem Priester zu und im nächsten Augenblick ist der leichte Wagen verschwunden. Der Probst schickt das Dienstmädchen zum Küster mit dem Befehl, zur Frühmesse läuten zu lassen und den Diakon Abchiller in die Kirche zu beordern. Dann tritt er vor den Heiligenbilderschrein, seine Morgenandacht zu verrichten. Eine halbe Stunde später schlägt die Domglocke an und gleich darauf kommt das Mädchen zurück mit der Meldung, sie habe den Diakon Abchiller nicht finden können. Niemand wisse, wo er sei. Zum Warten ist aber keine Zeit mehr. Und so nimmt der Probst seinen Stab mit der Inschrift, da stecken Aarons Erblühte, und begibt sich in den Dom. Er ist noch keine 10 Minuten fort, als die Pröbstin Natalia Nikolaevna durch das plötzliche Erscheinen des Diakons Abchiller höchlich überrascht wird. Er ist ganz außer sich. Mütterchen, ruft er. Alles, was ich euch gestern von den Totengebeinen versprochen hatte, ist zu Schanden geworden. Das habe ich mir doch gleich gedacht, erwidert Natalia Nikolaevna. Nein, bitte sehr. Ihr müsst erst wissen, warum es zu Schanden geworden ist. Wie ich es euch gestern versprach, so habe ich's auch gemacht. Ganz wie sich's gehört, habe ich die Überreste dieses Menschen, den der Wanafka gekocht hat, durchs Fenster gestohlen, in den Sack gesteckt und zu mir nach Hause getragen. Dann habe ich sie in den Karren geschüttet. Aber als ich heute nachschaue, ist der Karren leer. Kann ich dafür? Ja, wer beschuldigt dich denn? Was ist es ja eben? Mir kam sogar ein Zweifel, ob ich sie nicht schon nachts vergraben hätte. Aber heute früh im Bade war der Arzt so frech gegen mich, dass ich gleich aus dem Bad zum Wanafka gerannt bin. Alle Fensterläden waren geschlossen. Ich guckte durch eine Ritze und da sah ich, dass der Gekochte wieder ganz heil und ganz am Nagel hängt. Wo ist der Vater Probst? Ich muss ihm gleich alles erzählen. Natalia Nikolaevna schickte den Diakon ihrem Gatten nach und der schnellfüßige Abchiller hatte den Probst auch bald eingeholt. Was rennst du so und fauchst und schnaufst und stampfest? Fragt den Savelitsch, als er seine Schritte hinter sich hört. Das tue ich immer, Vater Savelitsch, wenn ich laufe. Habt ihr es nie bemerkt? Nein, bisher nicht, aber sprich doch mit dem Arzt, der hilft dir vielleicht. Jawohl, Arzt. Redet mir nur nicht von dem, Vater Savelitsch. Hat mich heute ganz aus der Fassung gebracht. Denkt euch diese Frechheit, Vater Probst. Der Diakon beugt sich zu dem Ohre des Probstes und nachdem er ihm die Gemeinheit des Arztes leise mitgeteilt hat, fügt er laut hinzu. Nun, sagt selbst, ist das nicht furchtbar unverschämt? Ich finde nichts dabei, erwidert der Probst, indem er langsam die Stufen vor einem Turmportal emporsteigt. Astragalus ist ein Fußknöchel und ich verstehe nicht recht, was dich in solche Wut versetzt hat. Der Diakon tritt einen Schritt zurück und ruft erstaunt. Ein Fußknöchel! Ja, freilich. Abchiller schlägt sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Ich Dummkopf! Was hast du gemacht? Nein, ich bitte euch, seid so gut. Nennt mich einen Dummkopf. Ja, weswegen denn? Nein, nennt mich nur so. Ich hätte diesen Arzt beinahe ersäuft. Nun gut, mein Lieber, ich erfülle deinen Wunsch. Du bist wahrhaftig ein Narr. Und ich sage dir es voraus, wenn du von dergleichen Narrengewohnheiten nicht bald lässest, so kommt es noch einmal dahin, dass du jemand ums Leben bringst. Erbarmt euch, Vater Savelitsch. Ich bin doch nicht ganz von Sinnen. Überall folgte der Unfrieden auf dem Fuße. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin für Frieden und Ordnung, aber es kommt immer anders. Hierauf erzählt Abhil in großer Hast, aber mit allen Einzelheiten, wie er gestern das Gerippe gestohlen und wie es dann wieder verschwunden und seinem alten Platz erschienen sei. Tabarosso hört ihm zu. Seine Augen werden immer größer und größer und unwillkürlich tritt ein paar Schritte zurück, indem er ausruft, großer Gott, was für ein unseliger Mensch! Wer, Vater Savelitsch? Meint Abhil, nicht weniger erstaunt. Du, mein Bester, du! Aus welchem Grunde bin ich unselig? Welch böser Geist treibt dich zu alledem? Wozu? Zum Einbrechen, Rauben und Zanken! Ihr habt mich dazu angetrieben, erwidert der Diakon ganz ruhig und freundlich. Ihr sagtet, so oder so, der Sache muss ein Ende gemacht werden. Und da habe ich ein Ende gemacht. Ich habe nur euren Wunsch erfüllt. Tabarosso schüttelt den Kopf, wendet sich dem Portal zu und tritt in die Vorhalle, wo er die Serbolova in stillem Gebete kniend erblickt. In einer Ecke aber sitzt der Lehrer Verbonski auf einer Totenbahre und klopft sich den Staub von den Beinkleidern. Sein Gesicht strahlt. Er schaut den Propst und den Diakon mit triumphierendem Lächeln an. Was konnte ihn, den Gottesleugner, in die Kirche geführt haben? Darüber erstaunte Tabarosso nicht weniger als Abhil. Nur vermochte Abhil diesen Gedanken auch während der Messe nicht zu bannen, während der ernste Savelitsch ihn bereits von sich gewiesen hatte, als sich die Türe zum Altarraum vor ihm auftat, denn er war gewohnt, mit Furcht und Zittern vor das Angesicht seines Gottes zu treten. Eine Stunde war vergangen und die Totenmesse beendet. Die Serbolova und ein entfernter Vetter von ihr, ein gewisser Darjanow, hatte beim Propst Tee getrunken und waren fortgegangen. Die Serbolova wollte gegen Abend, wenn die Sonne nicht mehr zu heiß brannte, auf ihr Gut zurückkehren. Jetzt aber gedachte sie etwas zu ruhen. Darjanow sollte mit ihr bei der alten Präpotenskaja Mittagessen, wohin der Barosso später ebenfalls kommen wollte, um ein Gläschen Tee zu trinken und seinem lieben Beichtkinde das Geleite zu geben. Ende des 8. Kapitels. Gelesen von Scheikmar.